Morning and good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. It is really an interesting thought that the Apostle Paul brings in here. Es ist ein interessanter Gedanke, den Apostel Paulus hier einbringt. That the kingdom realm of God has to come with power, not simply impressive words. Dass das Reich Gottes mit Kraft kommen muss und nicht nur mit beeindruckenden Worten. I can honestly say. Ich kann ehrlich sagen. That since 83, when the scripture hit me. Dass ich seit 1983, als mich diese Schriftstelle traf, until today, 40 years later, I've not stopped pursuing this. Bis heute, 40 Jahre später, nicht aufgehört habe, das zu verfolgen. This must become the cry of every single Christian. Das muss zum Schrei jedes einzelnen Christen werden. You know, it is one thing to educate ourselves to become more impressive in what we speak and teach. Es ist eine Sache, uns weiterzubilden, damit wir in dem, was wir sagen und lehren, noch wirkungsvoller werden. But what Paul is saying is very simple. Aber was Paulus sagt, ist sehr einfach. At the end of the day, you can be as impressive as you want in speech. If there is no power packing up, it's not the kingdom. Letztendlich kann deine Rede noch so eindrucksvoll sein, wenn keine Kraft darin steckt, ist es nicht das Reich Gottes. Is there a deep cry in your heart? Ist da ein tiefer Schrei in deinem Herzen? That your everyday life backs up all of your words with power. Dass in deinem täglichen Leben alle deine Worte mit Kraft untermauert sind? You know, I've said to the Lord for the last 40 years, Jesus, I don't want to be known only for words without power. That's not the kingdom. Ich habe in den letzten 40 Jahren zum Herrn gesagt, Jesus, ich will nicht nur für Worte ohne Kraft bekannt sein. Das ist nicht das Reich Gottes. One of the reasons I believe why the Lord could use me to express a lot of his power in many places. Einer der Gründe, warum der Herr mich gebrauchen konnte, seine große Kraft an vielen Orten auszudrücken. It is because my heart has been so hungry and so desperate to experience 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Ist, weil mein Herz so hungrig und verzweifelt war, 1. Korinther 4 Vers 20 zu erleben. And you will at the end of the day have what you hunger for and what you're desperate for. Am Ende wirst du das haben, wonach du hungerst und du dich verzweifelt sehnst. You know, I have learned within the kingdom of God. Ich habe im Reich Gottes gelernt, that desire and desperation, which we choose, it's not something God gives to us. Dass Sehnsucht und Verzweiflung, die wir aussuchen, nicht etwas ist, was Gott uns gibt. Desire and desperation is a major key to see the kingdom of God manifest through us. Sehnsucht und Verzweiflung sind ein wichtiger Schlüssel, damit sich das Reich Gottes durch uns manifestiert. So you have to choose to have a heart's cry in you that power is part of your life. Du musst dich somit dafür entscheiden, einen Herzensschrei in dir zu tragen, damit die Kraft Teil deines Lebens wird. If we would grasp this depth of this verse. Wenn wir die Tiefe dieses Verses begreifen würden. That words, no matter how amazing they are, without power is not the kingdom. Dass Worte, egal wie erstaunlich sie sind, ohne Kraft nicht das Reich Gottes sind. Did Jesus not say, if I cast out demons by the finger of God, the kingdom of God has come among you? Hat Jesus nicht gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes nicht bereits unter euch gekommen? You see, the kingdom of God is always an expression of the power of God. Das Reich Gottes ist immer ein Ausdruck der Kraft Gottes. But then look what he tells them afterwards. Schau, was er ihnen danach sagt. So which would you prefer? Was ist euch lieber? Shall I come carrying the rod of authority to discipline or with an embrace in love with the gentle spirit? Soll ich mit der Rute der Autorität kommen, um euch zu disziplinieren oder mit einer Umarmung in Liebe mit einem sanften Geist? Now hang on, Paul. Warte mal, Paulus. Where is the loving, kind, gentle Paul now? Wo ist der liebevolle, freundliche, sanfte Paulus jetzt? Now you are threatening us with the rod of authority to discipline? Jetzt droht er uns mit der Rute der Autorität, um uns zu disziplinieren? Yes, he did. Ja, tut er. And we will see in the context that he actually did that. Wir werden den Zusammenhang sehen, in dem er das tatsächlich tut. In the next few days we'll talk about it. In den nächsten Tagen werden wir darüber sprechen. But look. Aber schau. There was, I personally believe. Ich persönlich glaube. That nobody has the right to exercise discipline over the people of God if he first hasn't laid down his life for them. Dass niemand das Recht hat, das Volk Gottes zu disziplinieren, wenn er nicht zuerst sein Leben für sie hingegeben hat. Paul has proven his life for the church. Paulus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. And his authority to discipline, he did not do that because he was personally upset. Seine Autorität zu disziplinieren hat er nicht ausgeübt, weil er persönlich verärgert war. He did not do it even because he disagreed with somebody. Er hat es auch nicht getan, weil er mit jemand anderer Meinung war. He didn't do it because he didn't like what some people did. Er tat es nicht, weil er nicht mochte, was einige Leute taten. He didn't do it because of any religious reason. Er tat es nicht aus irgendeinem religiösen Grund. Now remember, Paul carried in his heart the church. Erinnere dich, Paulus trug die Gemeinde in seinem Herzen. It's very important to understand that it was the whole church that Paul was concerned about. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es die ganze Gemeinde war, um die sich Paulus sorgte. And when he talks about the spiritual authority to discipline, wenn er über die geistliche Autorität zur Disziplinierung spricht, you will see it was nothing personal, it was the whole body was about to be destroyed. Wirst du erkennen, dass es nichts Persönliches war, sondern weil der ganze Leib im Begriff war, zerstört zu werden. So how could Paul ignore this? Wie hätte Paulus das ignorieren können? How could Paul say, okay, let me just embrace it with the embrace of love and let the whole church to be destroyed? Wie hätte Paulus sagen können, okay, lass mich euch umarmen in Liebe und zulassen, dass die ganze Gemeinde zerstört wird? See, this is not love. Das ist keine Liebe. Unfortunately, I've seen a lot of spiritual discipline expressed in a way that's not godly. Leider habe ich schon oft erlebt, wie geistliche Disziplin auf eine Weise ausgedrückt wird, die nicht gottgefällig ist. It never must be because you don't agree with what some people do. Es darf niemals sein, weil wir mit dem, was manche Leute tun, nicht einverstanden sind. Never, never, never. Niemals, niemals, niemals. It has to do with what is the good for the whole body, not for my denomination or my group of people. Es muss darum gehen, was für den ganzen Leib gut ist, nicht für meine Denomination oder meine Gruppe von Menschen. We make so many things so personally that must not be. Wir machen viele Dinge so persönlich, das darf nicht sein. We have to always remember, the body is what we care about. Wir müssen immer daran denken, der Leib ist das, worum wir uns kümmern. Once this becomes our heart, wenn das zu unserem Herzen wird, and once we begin to lay down our lives, und wir anfangen, unser Leben hinzugeben, that's when we actually can also truly exercise spiritual authority. Dann können wir auch wirklich geistliche Autorität ausüben. And I will show you this in the next few days. Und das werde ich euch in den nächsten Tagen zeigen. We will see you. Wir sehen uns.